Ihr hört den anarchistischen Hörfunk aus Dresden. Jeden dritten Sonntag im Monat, 16 bis 17 Uhr. Bei Coloradio auf 99,3 und 98,4 MHz. Wir reden über anarchistische und anti-autoritäre Ideen in Theorie und Praxis, Geschichte und Gegenwart. Hallo und herzlich willkommen zur diesjährigen Dezember-Sendung im anarchistischen Hörfunk aus Dresden. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Klimakollaps. Seit dem Kollaps-Camp, welches im August diesen Jahres in Nordbrandenburg stattfand, wurde der Problemkomplex innerhalb der Bewegung stark diskutiert. Dass das Camp innerhalb weniger Wochen ausgebucht war, sprach sehr für das starke Interesse an dem Thema. Unabhängig von solchen Großveranstaltungen mit Eventcharakter wollen wir in Zukunft einen regelmäßigeren Blick auf das Thema richten. Deshalb wollen wir jetzt damit beginnen, die regionale Situation zu betrachten. Deshalb sprechen wir in der Sendung mit einer von der FAU Dresden gegründeten Kollaps-Selbsthilfegruppe, zeigen Ausschnitte aus einem World Café mit dieser und lassen AktivistInnen aus Dresden zu Wort kommen. Ja, zu unserer Dezember-Sendung haben wir Gäste eingeladen und wir wollen über das Thema Kollaps bzw. Kollapsvorbereitung sprechen. Als allererstes würde ich mal unsere Gäste bitten, dass ihr euch vorstellt und vielleicht sagt, welche Verbindung ihr zu dem Thema habt. Ja, ich bin Tobi und das Thema Kollaps ist für mich so ein bisschen im Selbststudium entstanden. Während des Studiums hatte ich einfach Zeit, mich mit mir und vor allem der Welt zu beschäftigen. Über den Kollapsbegriff bin ich auch zur FAU gekommen. Ja, da gibt es in Dresden eine Gruppe, die sich gebildet hat oder dabei ist, sich zu bilden. Hallo, ich bin Juna und ich bin auch Teil dieser Gruppe und auch darüber so zur FAU gekommen. Und für mich kam diese Beschäftigung mit dem Kollaps-Thema ging eher so, also von nicht so langer Zeit los. Ich war lange so sehr in so einem Klimaaktivismus-Bereich unterwegs und genau, ab dann wie viele andere in der Bewegung irgendwann gemerkt, okay, wir kommen hier irgendwie nicht weiter und vielleicht müssen wir so unsere Strategie ein bisschen umstellen, müssen irgendwie gucken, was wir noch erreichen können und wo wir uns vielleicht eher darauf konzentrieren müssen als Bewegung, so die schlimmsten Schäden des fortschreitenden Klimakollaps abzuwenden. Juna, du hast jetzt schon Stichwort Klimaaktivismus gegeben. Ich hatte früher immer das Verständnis von diesem Kollapsbegriff im Rahmen dieser Frage nach Klimawandel und Klimaaktivismus. Ich glaube, der kann auch weiter definiert werden. Und ich fände es sinnvoll, wenn wir erstmal einsteigen und sagen, worüber wir reden. Und vielleicht ihr ganz kurz mal sagen könntet, was dieser Kollapsbegriff ist, was der umfasst, dass wir einfach ein gemeinsames Verständnis davon haben. Ich finde es tatsächlich relativ schwierig, das so festzumachen und so einzugrenzen, weil ich glaube, es ist so, Kollaps ist erstmal so ein großes Wort und ich glaube, es beschreibt irgendwie ein relativ komplexes Phänomen. Diese Art und Weise, wie wir uns damit beschäftigen oder dieser Aspekt, mit dem wir uns hier beschäftigen, ist dieses alte Selbstverständlichkeiten, alte Stabilitäten, die wir irgendwie gewohnt sind, sind so nicht mehr gegeben. Mit Stabilitäten meine ich zum Beispiel so Verlässlichkeiten wie bestimmte Lieferketten, eine stabile Energieversorgung oder halt einfach so Sachen wie ein stabiles Klima, in dem wir irgendwie überleben können. Genau, und ich glaube, dieser Klimakollaps ist halt so ein Aspekt davon. Wir nehmen wahr, dass es zunehmende Extremwetterereignisse gibt, dass zunehmend mehr und mehr Regionen komplett unbewohnbar werden, es vielleicht jetzt schon sind. Aber es ist eben nicht davon, also nicht isoliert, sondern das ist mega komplex und diese, also allein, wenn man sich auf diesen Klimakollaps-Aspekt fokussiert, hat das so viele Auswirkungen. Man könnte zum Beispiel sagen, manche Regionen werden unbewohnbar, es kommt zu irgendwelchen Hungersnöten, Leute fliehen vor diesen Hungersnöten, Kriege brechen aus, Leute fliehen vor den Kriegen, dann kommen diese Fluchtbewegungen irgendwo anders an, Dort wird darauf reagiert, häufig mit Abschottung, mit mehr Autoritarismus, wie wir das in den letzten Jahren immer mehr in Europa, an den Außengrenzen Europas sehen. Genau, und das ist einfach so ultra komplex, so kleinste, weil unser System so krass verwoben ist, global haben und so fehleranfällig, haben kleinste Ereignisse irgendwie massive Auswirkungen überall. Ja, deswegen ist es so schwierig, diesen Kollapsbegriff wirklich zu greifen, eben auch, weil es genau so komplex ist, auf so vielen verschiedenen Ebenen passiert. An der Stelle finde ich es auch nochmal wichtig zu betonen, es ist eben nicht nur der Klimakollaps. Das Problem, an was wir eben als, ja, letztendlich als Menschheit, aber auch als Planet Erde am Ende haben, ist eben, dass es dass gerade ganz viele verschiedenste Systeme schon dabei sind zu kollabieren, vielleicht auch schon kollabiert sind zum Teil und vor allem auch noch viele Systeme kollabieren werden. Und da das alles an unterschiedlichen Orten, zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedlichem Ausmaß passiert, ist es so schwer, diesen Begriff zu definieren. Mir ist dieser Kollapsbegriff eben damals im Studium, da war ich in Frankreich als Auslandaufenthalt, da ist mir dieser Begriff begegnet, weil sich in Frankreich, ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, mindestens die Kollapsologie gegründet hatte. Genau, eine Gruppe von Forschenden, so aus verschiedenen Fachrichtungen auch, die eben gemerkt haben, hey, dieses System Erde, diese Systeme, auf denen auch unsere Gesellschaft basiert, bröckeln und tun das immer mehr. Und es gibt einfach Entwicklungen, die ja auch schon in den 70ern erkannt worden sind, Stichwort Club of Rome. Das waren ein paar, ja, Forscherinnen und Forscher, die ja das System Welt versucht haben zu modellieren. Sie haben das in eine Art Modell gepackt, was von verschiedenen Faktoren abhängt. Diese Faktoren waren Bevölkerungswachstum, Produktion von Nahrungsmitteln, Verbrauch fossiler Brennstoffe, verschiedenste Faktoren auf verschiedenen Ebenen und haben das in den zeitlichen Verlauf gebracht und geschaut, wie sich das entwickelt und auch wie das miteinander zusammenhängt und haben eben festgestellt, dass es einfach vor allem durch die Erschließung und vermehrte Nutzung fossiler Brennstoffe zu einer, ja, bisher nie dagewesenen Beschleunigung in der Menschheitsgeschichte und auch in der Erdgeschichte gekommen ist und immer noch kommt, dass sich viele Prozesse exponentiell entwickeln, also in einer sehr kurzen Zeit sehr schnell ansteigen. Und diese Verläufe lassen sich dann letztendlich in Diagrammen darstellen und diese ganzen Kurven steigen stark an und manche sind schon dabei zu fallen, weil das Maximum erreicht ist, die Grenzen des Wachstums. In dem Zusammenhang gab es auch viele Diskussionen und Gespräche über den Peak Oil zum Beispiel, den Zeitpunkt, an dem sozusagen die maximale Fördermenge Öl weltweit erreicht ist. Ja, dieses Modell, was diese Forschenden aufgestellt haben, hat auch erstmal für, ja, schon viel Aufmerksamkeit gesorgt. Genau, dieses Wissen ist eigentlich schon Jahrzehnte da, aber es passiert, gemessen daran, was resultieren kann, immer noch sehr wenig. Und deswegen haben sie diesen, ja, Begriff und auch so eine Art, ja, Fachrichtung erfunden, diese Kollapsologie, um das irgendwie greifbarer zu machen, um das in Worte zu fassen, um da, ja, drüber sprechen zu können letztendlich. Ja, ich wollte noch auf zwei Sachen, die du vorhin erwähnt hast, kurz eingehen. Du warst so ein bisschen, hast du von dieser Unabsehbarkeit des Kollaps geredet und dass es so genau irgendwie zu so sehr starken emotionalen Reaktionen führt. Und genau, das finde ich auch relativ wichtig, dass es so, was es so schlimm macht oder so schwer vielleicht auch, sich damit so zu beschäftigen und das so zu greifen. Es ist so zum Teil extrem unabsehbar, was, wann und wie passiert und wie gesagt, welche Auswirkungen es hat. Ich glaube, so ein gutes Beispiel, was uns allen vielleicht noch präsent ist, ist die Corona-Pandemie, wo, also die so in rasendem Tempo praktisch die ganze Welt eingenommen hat, massive Wirtschaftskrisen ausgelöst hat, super viele Todesopfer gefordert hat. Und wo man ja auch argumentieren könnte teilweise, dass das auch, also dass auch die Pandemie zu tun hat mit der Art und Weise, wie der Klimawandel voranschreitet, wie Biodiversität verloren geht und wie wir als Menschheit immer mehr und weiter Wachstum fordern oder versuchen, Wachstum umzusetzen. Und ich glaube aber auch in dieser so Unabsehbarkeit lassen sich halt dann doch so Tendenzen oder Trends sozusagen erkennen und man merkt irgendwie oder man kriegt zumindest stark das Gefühl, dass es halt bergab geht, so global gesehen und damit eigentlich nicht nur so weltweit gesehen, sondern eben auch was so verschiedene Bereiche angeht. Also wir sehen das auf so einer politischen Ebene, dass irgendwie immer mehr in immer mehr Ländern so faschistische Regierungen auf dem Vormarsch sind und ihre Macht festigen, wie gerade in den USA vor allem. Wir sehen, dass so genau Extremwetterereignisse immer häufiger werden, dass es häufiger vorkommt, dass irgendwo krasse Fluten sind, dass Dürren auftreten. Genau, und das kann man, glaube ich, so festhalten, dass global gesehen es irgendwie schlimmer wird und nur das, in welchen Bereichen und zu welchen Zeitpunkten, das lässt sich nicht so ganz voraussehen und das löst, glaube ich, eben viel Angst aus und führt zu so Dynamiken und so, wo man versucht, die ganze Zeit einfach das zu verdrängen und nicht daran zu denken, weil einfach das so komplex ist, dass wir mit unserem menschlichen Verstand das, glaube ich, gar nicht so gut erfassen können und natürlich auch irgendwie nicht erfassen wollen, weil es halt wahnsinnig gruselig ist. Thank you. everything is captured by the light. Do you feel safer when all of your movements are magnified? All I really want is a truly dark night. All I really want is a truly dark night. All I really want is a truly dark night. All I really want is a truly dark night. All I really want is a truly dark night. Während einige Klimaaktivistinnen ja so von der Katastrophe als Normalzustand und von Akzeptanz des Scheiterns reden und so weiter und so fort, sind im Alltag halt super viele Menschen, habe ich so das Gefühl, mit denen man schwer über das Thema sprechen kann, weil halt einfach entweder Unverständnis da ist oder sie sich nicht damit beschäftigen wollen. Und es sind ja zwei sehr extreme Positionen, zwei sehr gegensätzliche Positionen. Mich würde interessieren, also wo ihr euch da verortet, habt ihr jetzt schon angedeutet, aber vielleicht nochmal dazu sagen, wie es euch damit geht, wo ihr euch da verortet zwischen diesen beiden Extremen und vielleicht auch, was so eure Erfahrungen sind, ja, wenn ihr mit Menschen darüber sprecht, wie ihr das macht oder wie die euch begegnen. Und was ich mich manchmal so selber frage, ist, ob nicht beide Extrempole sozusagen dazu führt, dass man dann keine Veränderungen mehr erwirkt, sondern sich entweder damit abfindet oder verdrängt und beides so zum Stillstand und weg vom Klimakampf führt im Endeffekt. Ne? Aber vielleicht erstmal zur ersten Frage, wo verortet ihr euch da und was für Erfahrungen macht ihr mit Menschen, wenn ihr darüber redet? Ja, ich komme ja auch aus dem Klimaaktivismus und habe mich, wie schon gesagt, auch da einfach viel mit beschäftigt. Deswegen ja, ist für mich das normal geworden, ja, das einfach zu akzeptieren, so wie es ist und so wie sich es auch entwickelt und diese, ja, Katastrophe als normal anzusehen oder als eben jetzt die Zeit der multiplen Krisen und Katastrophen. Ich finde es gleichzeitig total verständlich, wenn Menschen eben sagen, ja, das ist doch alles Quatsch und oder aus der Luft gegriffen und eben weil einfach, ja, ich zum Beispiel befinde mich in einer total privilegierten Situation. Ich lebe in einem Land, das sehr wohlhabend ist. Ich habe einen familiären Hintergrund, der mich unterstützt und deswegen habe ich einfach die Zeit und Ressourcen, mich mit der Thematik zu beschäftigen. Und auf der anderen Seite sind eben sehr viele Menschen, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, sich so tiefgehend Gedanken über die Zukunft zu machen. Die müssen erstmal überlegen, ja, wie komme ich denn diesen Monat über die Runden? Ja, am Ende läuft es auch immer wieder auf die Kapitalismuskritik hinaus und das Patriarchat, was beides Systeme sind, die einfach die Menschen sehr einengen und ja, erstmal primäre Bedürfniserfüllung gar nicht den Raum lässt, ja, dann mit sowas sehr Komplexem und auch ja nach wie vor trotzdem sehr unkonkreten, abstrakten Thema wie Kollaps und Zukunft der Welt zu beschäftigen. Genau, und ich glaube, dass dieses Verdrängungsproblem, das ist auch nichts per se Schlechtes. Ich glaube, es ist gut, dass unsere Psyche so funktioniert, dass wir schlimme Dinge manchmal auch kurz beiseite schieben können und uns um andere wichtige Sachen kümmern können. Ich glaube, man muss halt so sehen, dass es so ein Weg ist und so ein Spektrum. Und ich glaube, es ist sozusagen eine Voraussetzung vielleicht von, wie man Leute anspricht und aktivieren kann. Ich glaube, es gibt einerseits Leute, die halt einfach akzeptieren, wie hoffentlich die meisten von uns, dass es diese wissenschaftlichen Realitäten gibt, es gibt den Klimawandel und der wird immer schlimmer und so. Und ich glaube, Leute, die da dagegen argumentieren, das hat nichts mit Verdrängung zu tun. Aber es gibt andererseits irgendwie so mächtige gesellschaftliche Dynamiken, die sich gegen jede Art von Klimaschutz irgendwie stellen. Und das mit so einer brutalen Gewalt irgendwie verteidigen, wie man das irgendwie gesehen hat bei den Aktionen von der letzten Generation, die wirklich von der Straße geprügelt wurden, fast überfahren wurden. Und ich glaube, da ist irgendwie so eine sehr starke Verdrängung im Spiel von, wir sind irgendwie gescheitert als Gesellschaft. Das ist vielleicht auch irgendwie eine Art von Scham, dass man nicht bereit dazu ist oder nicht fähig dazu, diese wirklich sehr simplen Forderungen umzusetzen. Und dann fängt man vielleicht an, diese Verantwortung irgendwie zu verdrängen, und das schlägt so um in eine Gewalt nach außen. Das ist das eine, was ich dazu sagen wollte. Ich glaube, bei mir hat es so vielleicht so eine Stufe erreicht von einer Alltagsakzeptanz. Also für mich ist es so, ich habe mich irgendwie daran gewöhnt, dass so alles schlimmer wird, wie gesagt. Aber es ist so, manchmal ruhe ich mich vielleicht ein bisschen darauf aus und manchmal schocken mich Dinge einfach nicht mehr. Ich merke, wie ich zum Teil krass emotional abstumpfe. Und ich glaube auch, dass ich immer noch, wie gesagt, nicht an dem Punkt bin, wo ich überhaupt alles durchschaue und immer noch ganz neue Faktoren von Kollaps immer wieder dazukommen, die ich bisher vielleicht noch nicht so gesehen oder wahrgenommen habe. Ich finde, das ist ein wahnsinnig schwieriger Spagat, den es da irgendwie zu finden gilt. Und das ist gleichzeitig auch eben eine Chance, zum einen Sachen akzeptieren können und nicht jedes Mal ja komplett an den Nachrichten verzweifeln und dabei aber eben nicht ja gar nichts mehr an sich ranlassen zu können. Und ja, das ist ja auch am Ende so schwierig für uns alle, nehme ich zumindest an, weil so dieser Umgang mit Gefühlen wenig bis keine Rolle gespielt hat. Und ja, ich das zum Beispiel auch, Stichwort Generationen, bei meinen Eltern, aber vor allem auch Großeltern, da haben viele keinen Zugang zu. Und genau den braucht es aber eben auch, um ja diesem Thema Kollaps zu begegnen. Also höre ich bei euch schon mehr Akzeptanz des Scheiterns. Was ich mich immer so frage oder womit ich so Probleme habe, ist, ob das nicht auch ein Stück weit heißt, dass man weg vom Klimakampf kommt. Und dass sozusagen beide Extreme, ne, also das Akzeptieren des Scheiterns und auch das Verdrängen des Scheiterns dazu führen, dass man halt entweder gelähmt ist beziehungsweise oder an Dingen arbeitet, die dann halt nichts mehr besser machen, sondern nur noch sozusagen Schadensbegrenzung passiert. Genau, was denkt ihr dazu? Heißt das ein Weg vom Klimakampf, wenn ich das Scheitern akzeptiert habe? Ja, vielleicht erstmal zur Akzeptanz des Scheiterns. Ich möchte das an der Stelle vielleicht ein bisschen trotz allem positiver framen und da mich auch selbst korrigieren. Für mich ist es auch letztendlich eine Akzeptanz der Veränderung. Scheitern ist schon sehr negativ behaftet, ist auch aus gutem Grund. Und ja, es ist auch wichtig, das so zu benennen. Und gleichzeitig hilft es mir total im Hinterkopf zu behalten, dass genau es einfach in erster Linie auch erstmal Veränderung ist. Weg vom Klimaschutz auf keinen Fall. Und deswegen ist vielleicht diese ja, Klimaschutzdebatte insofern ja überholt, weil es nach wie vor ja viel zu sehr darum geht, grünes Wachstum zu erzeugen und einfach alles, wie es jetzt funktioniert, unser Leben in Anführungszeichen grüner zu gestalten und ja und klimaneutral, aber letzten Endes ist es geht es eigentlich viel mehr um, finde ich zumindest, um Suffizienz und um ja, diese Genügsamkeit. Also quasi weg vom grün angemalten Kapitalismus und Wachstum. Ich glaube, das ist auch ein Problem der oder von breiten Teilen der deutschsprachigen Klimagerechtigkeitsbewegung oder Klimabewegung, dass es eben so sehr nach Lösungen innerhalb des Systems, innerhalb des Kapitalismus gesucht hat, dass vor allem die Strategien von Fridays for Future, aber auch von der letzten Generation eben sehr darauf beruht haben, Appelle an die Politik zu richten und zu sagen, ey, bitte schützt uns, bitte macht irgendwas, ihr habt irgendwie eine Verantwortung. Und ich glaube, da muss man halt sagen, diese Strategie ist gescheitert und die kann nicht funktionieren. Es wird innerhalb des Kapitalismus keinen Klimaschutz geben. Aber trotzdem finde auch ich es wirklich wichtig, weiter sich dafür einzusetzen, jedes Zehntel Grad Erwärmung oder nicht macht halt einen Unterschied. Jede Tonne CO2, die wir nicht ausstoßen, rettet einfach unfassbar viele Leben und wir sollten weiter dafür sorgen, dass es passiert. Also, dass diese Einsparungen passieren. Zumal es ja auch nicht nur um Menschenleben geht. Die ganze nichtmenschliche lebende Welt ist ja bisher auch noch kaum zur Sprache gekommen und leidet da letztendlich ja genauso, wenn nicht sogar noch mehr darunter. Absolut. Und gleichzeitig, so während wir jetzt gerade hier sitzen, findet in Brasilien die COP statt, also die Conference of People heißt es, glaube ich. Internationale Klimakonferenz, ne, gibt es schon ewig. Das ist jetzt die 31. oder 32. Und wir sehen halt einfach, ne, da kommen Führungspersönlichkeiten aus der gesamten Welt zusammen und reden irgendwie über Klimaschutz. Und wir sehen seit 30 Jahren, dass da einfach nichts Effektives bei rauskommt. Und das ist trotzdem, dass man immer so tut, als wäre das ja ganz wichtig und man trifft sich mal und redet darüber. Aber am Ende geht es halt einfach genau so weiter wie bisher. Und ich glaube, wir müssen uns zum Beispiel auch davon verabschieden, da irgendwelche Forderungen an solche Gremien zu stellen. Weil genau das ist, finde ich, irgendwo rausgeschmissene Energie. Genau, ich glaube, es ist noch eine andere Frage, die wir hier nicht zu Ende irgendwie erörtern können, welche Strategien wir denn jetzt wählen sollen und können und wie wir das denn überhaupt schaffen, Klimaschutz irgendwie zu erzwingen oder zu erkämpfen. Genau, und ich weiß leider gerade nicht die Antwort. Ich weiß nicht, ob, ich glaube, niemand weiß sie. Aber genau, ich glaube, alle, die irgendwie sich dafür einsetzen, dass Wälder nicht gerodet werden, dass irgendwelche Kohlekraftwerke keine Kohle verbrennen können, all das ist immer noch wichtig und sollte auf jeden Fall weiter passieren. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke, vielleicht auch noch nicht, dazu, der mir aber auch wichtig ist, es ist, Deutschland ist eins der reichsten Länder der Welt. Es ist natürlich eins der Länder, die irgendwie mit am meisten zum globalen CO2-Ausstoß beitragen. Und es ist auch unsere Pflicht, hier, da wo es passiert, diesen Ausstoß zu verhindern und nicht uns einfach zurückzuziehen in unser gemütliches Kollaps-Vorbereitungsnest und zu sagen, oh, es wird alles nur schlimmer und wir müssen jetzt damit umgehen, sondern es ist wichtig, dass wir uns weiter dafür einsetzen, dass hier weniger Emissionen entstehen, die anderswo massiven Schaden anrichten. Und das ist irgendwie, finde ich, der Kern von gelebter Solidarität, dass wir dafür kämpfen und weiter dafür kämpfen. Und dass wir auch als eins der reichsten Länder uns hier dafür einsetzen, dass Reparationen gezahlt werden an Regionen, die mehr von Klimakollaps betroffen sind als wir hier. Das sprichst du mir voll aus dem Herzen und mir begegnet tatsächlich auch häufiger, wenn ich so mit Leuten, zumindest innerhalb dieser Bubble, sage ich jetzt mal dazu, rede, begegnet mir häufiger auch die Kritik an dieser Kollapsbewegung, dass halt eine totale Fokussierung auf Kollapsvorbereitung und in so reichen Ländern wie Deutschland halt Entsolidarisierung gleichkommt mit dem globalen Süden, mit Menschen, die in Regionen leben, wo halt schon direkt ganz spürbar Auswirkungen sind vom Klimawandel. Ja, deswegen fand ich das total schön, dass du es jetzt nochmal betont hast, was wir da auch für eine Verantwortung tragen. Ihr dürft mal fantasieren ein bisschen. Was wäre denn so, also ich habe jetzt schon gehört, ne, dass Klimaschutz und Kampf dafür, das habt ihr ja schon gesagt, ne, dass Klimaschutz trotzdem weiter wichtig ist, dass Klima, dass ein Kampf dafür, dass es nicht ganz so schnell bergab geht, auch wichtig ist. Wie könnte so eine Kollapsorganisierung denn aussehen, neben diesen ganzen Tätigkeiten, die da weiter bleiben sollen? Genau, ich glaube, was so Strategien oder so angeht oder wie wir diesen Weg beschreiten, welchen Weg wir gehen, da habe ich noch gar keine Vorstellung davon. Ich glaube, da sind wir irgendwie kollektiv noch so sehr am Anfang oder in Deutschland sehr an dem Anfang von sich irgendwie finden und sich vernetzen und irgendwie verschiedene Perspektiven entwickeln. Ich glaube aber, es gibt schon so, oder in meinem Kopf habe ich so vielleicht Wünsche oder Ziele, wo wir vielleicht hinkommen wollen. Und das ist einerseits, glaube ich, so eine Art, wenn ich jetzt so auf Dresden beziehe, so eine Art schnell reagierendes Netzwerk für so solche Extremereignisse wie, sagen wir mal, eine Flut oder ein kompletter Blackout oder irgendwas, was so relativ schnell passiert und unvorhergesehen, aber vielleicht auch ein eher kürzeres Ereignis ist, worüber man hinwegkommt, dass es für diese Momente ein Netzwerk gibt, in dem irgendwie gegenseitige Hilfe organisiert werden kann, in dem auch noch irgendwelche Kommunikationsstrukturen sind, die auch bei zum Beispiel einem Strom- und Mobilfunkausfall weiterhin funktionieren und in dem ja Wissen und Ressourcen und irgendwie Logistik da ist, um mit solchen schlimmen Ereignissen schnell umzugehen und auch unabhängig von staatlichen Strukturen umzugehen. Das ist mir sehr wichtig, glaube ich, weil das ist ja auch was absehbar ist, dass diese ganzen Hilfsstrukturen abgebaut werden. Und das ist ja auch kein Zufall, sondern eine Strategie von Seiten des Staats. Genau, aber wie wir schon mehrfach jetzt gesagt haben, ist Kollaps nicht nur diese Extremereignisse, die kurzzeitig auftreten, sondern auch dieser langsame Prozess. Und ich glaube auch, da ist es, glaube ich, schwieriger zu sagen, wo wollen wir hin und was müssen wir irgendwie erreichen, weil es ist manchmal nicht mal so ganz spürbar, was passiert, während es passiert. Und man merkt dann nur so in der Rückschau, okay, krass, im letzten Jahr ist irgendwie alles ganz schön viel schlimmer geworden. Aber genau, dass wir auch für diese langsamen Prozesse die Netzwerke haben, die uns da gegenseitig unterstützen, wo wir emotional füreinander da sind, wo wir uns aber auch ein Stück weit materiell sozusagen selbst versorgen können, was zum Beispiel Ernährung angeht, in Zeiten, wo alles einfach immer teurer wird, was medizinische Versorgung angeht, was auch Energieversorgung angeht. Genau. Gleichzeitig hilft auch allein schon eben diese, ich sag mal, Bewusstseinsschärfung dafür, dass jederzeit was total Unvorhergesehenes passieren kann. Genau, ich glaube, das, was du sagst, ist dieses so Bewusstsein schaffen allgemein, was ich auch richtig wichtig finde. Wir haben da schon angefangen, irgendwie so Katastrophenratgeber und so gemeinsam zu lesen, haben irgendwie angefangen, zu Hause Dosenvorräte anzulegen. Und ich glaube, all sowas ist halt schon auch was dazugehört, dass irgendwie ein Bewusstsein da ist bei allen und nicht nur bei Leuten, die irgendwie eh schon in dem Thema drin sind, dass man sich auf schlimme Dinge vorbereiten muss. Und ich glaube, in meiner Fantasie geht es auch darum, irgendwie halt genau Menschen zu erreichen, die noch mehr Hilfe brauchen, als wir das gerade vielleicht in diesem Raum auch tun. Weil ich glaube, diese Überreste von der Klimabewegung, die irgendwie eine große Rolle spielen in dieser neuen Kollaps-Akzeptanz, das ist halt ein soziales Milieu, wo viele Menschen eher wohlhabend und auf jeden Fall weiß und eher mit höheren Bildungsgraden sind und gesund, körperlich fit. Und all das sind eben nicht die Merkmale, die eine hohe Betroffenheit im Kollaps ausmachen, sondern betroffen von irgendwie Gewalt und gesundheitlichen Risiken und sonstigen Schäden, sind halt kranke Menschen, behinderte Menschen, alte Menschen, queere Menschen, nicht weiße Menschen, arme Menschen vor allem. Und bestimmt fallen euch noch ganz viele andere Marginalisierungen ein. Aber das sind die Leute, die wir erreichen müssen, mit denen wir uns vernetzen und austauschen müssen, wo wir irgendwie wissen müssen, welche Bedarfe sind da und wie können wir die irgendwie abdecken. Genau, ich glaube, das ist das, was ich vorhin meinte, dieses, wenn ich mir selbst nicht helfen muss, weil es mir erstmal in Anführungszeichen gut geht, dann habe ich eben Kapazitäten, um anderen zu helfen. Und das ist zum einen erstmal, ja, auch gut für mich natürlich, aber vor allem auch gut für die anderen. Und eben zusätzlich, ja, ist das was total Empowerndes, anderen helfen zu können. Und das kann dann auch eine Motivation sein und eine Quelle von Hoffnung und Selbstwirksamkeit. Ja, finde ich auch. Und ich finde es aber auch gleichzeitig, ist das unsere Verantwortung, auch darauf zu achten, dass das nicht so was Paternalistisches, ich helfe dir jetzt, irgendwie umschlägt. Ich glaube, es ist auch unsere Aufgabe, mit Menschen gemeinsam irgendwie passende Strategien zur eben Selbsthilfe oder so zu entwickeln, um Selbstwirksamkeit herzustellen. Ich glaube auch, ich finde Selbstwirksamkeit ist ein richtig gutes Stichwort, weil das ist so auch das, was hilft gegen Verdrängung, was irgendwie sich wieder so fühlen lässt, als könnte man irgendwas machen gegen die ganze Scheiße, die da passiert. Und ich glaube auch eben bei Menschen, die jetzt schon von Marginalisierung in verschiedenen Formen betroffen sind, können wir auch extrem viel lernen als privilegiertere Menschen, wie wir uns darauf vorbereiten. Ich glaube, so das ganz simpelste Beispiel, was mir da immer einfällt, ist so, wenn ich Depression habe oder wenn ich in Phasen bin, wo ich weiß, es kommen schwere depressive Phasen auf mich zu, dann lege ich da schon irgendwie so Vorräte an, damit ich meine Zeit lang irgendwie nicht raus und einkaufen muss, weil das dann irgendwie vielleicht zu schwierig ist. Und sowas sind so, also das ist jetzt, wie gesagt, so ein ganz kleines Beispiel, aber so schon unsere jetzige Welt und Gesellschaft ist ja für viele Menschen einfach nicht so, dass Teilhabe gut funktioniert und es müssen irgendwie eigene Strategien mit dem Umgang damit gefunden werden. Und ich glaube, da ist viel Wissen, was uns auch in so einer zunehmenden Kollapsdynamik hilft. Und um dieses Wissen zu verbreiten, müssen wir natürlich miteinander ins Gespräch kommen. Ja, miteinander ins Gespräch kommen ist ein total wichtiges Stichwort, finde ich. Weil ja, Wissen verbreiten ist wichtig und gleichzeitig habe ich immer so ein bisschen Angst, dass wir sozusagen Dinge nur in der Theorie diskutieren und genau, Solidarität ist ja immer so ein Begriff, der sehr gerne benutzt wird, aber wie sich das praktisch gestaltet, ist halt immer da für mich so ein bisschen der kleine, da hakt es immer so ein bisschen. Genau, und ins Gespräch kommen ist da ein gutes Stichwort. Offener werden für die NachbarInnen, zu gucken, wo in meinem Kiez gibt es vielleicht Leute, die Unterstützung gebrauchen können, wo in meinem Kiez gibt es vielleicht Leute, die Kontakt gebrauchen können, die einfach, mit denen ich mal in Kontakt gehen könnte, für die ich mich mal öffnen könnte, wo ich mal nachfragen könnte, wo ich mal Gespräche suchen könnte und so weiter und so fort. There's no way back out of this. I feel overcome with panic, with anger that has no body. I clench my fist and well, we are barely surviving when our minds are consumed by despair. We can no longer be untouched by this. I see the van parked on the end of the street. Our hearts race, instinct screaming. I hear siren and I want to run. Be anywhere but here. I see the van parked on the end of the street. Our hearts race, instinct screaming. I hear the siren and I want to run. Be anywhere but here. Be anywhere but here. Be anywhere but here. Feel the cameras, scrutiny, and I try to disappear into a place that no longer exists in my mind. A place where we live without fear. Their hands not yet imprinted upon our skin. We hold each other, but it's so hard to not give in. I see the van parked on the end of the street. Our hearts race, instinct screaming. I hear a siren and I want to run. Be anywhere but here. Du hast jetzt schon die Dosen angesprochen, Juna. Solidarisches Preppen ist immer sowas, was so ein Begriff, der jetzt so ein bisschen durch die Luft wabert, habe ich das Gefühl, wenn man über Kollaps spricht. Was ist denn das? Und wie unterscheidet sich das von so einem schwoblerischen Kauf ganz viele Dinge ein? Genau, ich glaube, für mich ist das Wichtigste, dass solidarisches Preppen erstmal was ganz anderes heißt als Klopapier und Dosenessen. Es ist auf jeden Fall mit inbegriffen, aber ich finde, es ist auf jeden Fall nicht der primäre Teil. Es geht uns nicht darum, ich möchte überleben, ich sammle ganz viel an, verschanze mich dann in meinem Bunker mit meiner geladenen Waffe und sitze dann alleine auf diesen Dosen rum, sondern solidarisches Preppen ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses, wir bauen Beziehungen auf, wir gehen in Gespräche mit unseren NachbarInnen, wir bauen Netzwerke auf. Wir gucken, wer im Kiez braucht wann wie Hilfe, wer im Kiez hat welche Ressourcen, die wir nutzen können. Und also für mich ist dieses solidarische Preppen eben viel mehr dieses Soziale und dieses Mitmenschen gemeinsam Gemeinschaft aufbauen, Gemeinschaft stärken, sich gegenseitig wahrnehmen und ja auch so gemeinsam so eine psychische Resilienz aufzubauen und ja. Solidarisches Preppen heißt vor allem ja so eine Vorbereitung auf dem ja auf der emotional-sozialen Ebene, weil ich sag mal so, wenn ich mir irgendwelche Vorräte anlege, Dosenessen, Wasserkanister, was auch immer, das ist was Materielles, das kann so schnell, wie ich es mir besorge, auch aus verschiedensten Gründen wieder weg oder nicht verfügbar sein. Aber diese Fähigkeit, mit Menschen zu interagieren, mit Menschen gemeinsam Entscheidungen zu treffen, mit Menschen, ja, anderen zu helfen, all diese Dinge, all diese Fähigkeiten, die habe ich immer dabei, die kann mir niemand nehmen. Und das macht es deswegen, finde ich, so wertvoll und so wichtig, dass irgendwie ja, zum Alltag werden zu lassen. Einfach finde ich das so wichtig, das zu üben. Und zumal wir einfach in einer Gesellschaft leben, die auch sehr darauf aus ist, ja, dass alles sich immer weiter individualisiert. Das Leben ist sehr davon geprägt, dass Menschen vereinzeln und vereinsamen. Aber genau, ich glaube, wir haben halt im solidarischen Preppen und dann unterscheidet es das eben auch wieder von diesem so, weiß ich nicht, Verschwörungstheoretiker oder so diesem Klischee, jemand sitzt in seinem Bunker auf seinen Vorräten preppen. Es unterscheidet sich dadurch, dass wir halt nicht jeder einzeln alles sammeln müssen, sondern dass wir dann das Wissen haben und das Vertrauen ineinander von, da ist dieser Ort, wo das ganze Essen gelagert wird, wenn ich es brauche, dann kann ich da hingehen und es holen. Dafür habe ich bei mir zu Hause ganz viele Medizinprodukte, die ich irgendwie sicher lagern kann und kann damit wiederum Menschen versorgen. Genau. Und das macht, glaube ich, auch Preppen deutlich einfacher, wenn man sich nicht selber um alles kümmern muss, sondern eben genau sich darauf verlassen kann, dass andere Menschen für einen da sind, man selber für andere Menschen da sind. Das ist für mich gelebte Solidarität. Und genau, ich finde auch, dass, was ich sehr schön finde an diesem, ich beschäftige mich mit dem Thema solidarisches Preppen, ist, dass man so viele verschiedene spannende Menschen mit so sehr spannenden Interessen kennenlernt und super viel lernt über irgendwelche Funktechniken, über medizinisches Wissen, über wie mache ich Essen gut haltbar. Und ich glaube, auch das gehört mit zu solidarischen Preppen. Ganz, ganz viel lernen und ganz viel beibringen und Wissen austauschen und zugänglich machen. Sehr gut, dankeschön. In Hinblick auf die Zeit würde ich jetzt die letzte Frage stellen. Wir haben jetzt über Kollaps allgemein gesprochen. Wir haben nochmal geguckt, was gehört zum Kollaps, was umfasst dieser Kollapsbegriff. Das ist ja auch eine sehr globale Frage. Jetzt werden wir nochmal sehr lokal. Wenn ich in Dresden jetzt hier mich zu dem Kollapsbegriff informieren möchte, organisieren möchte, dazu aktiv werden möchte, wo kann ich mich hinwenden, beziehungsweise wo kann ich mich austauschen? Genau, also wir haben es eingangs ja schon mal erwähnt. Wir beide tauschen uns gerade viel im Rahmen dieser Kollapsgruppe aus, die vor allem auf Initiative von der FAU so oder von FAU-Mitgliedern entstanden ist. Genau, die FAU, das steht für Freie ArbeiterInnen-Union. Das ist eine, mit ganz vielen Adjektiven, eine Gewerkschaft, die aber nicht wie so DGB-Gewerkschaften drauf ist, sondern ein bisschen kämpferischer, ein bisschen solidarischer, basisdemokratischer und mit einem revolutionären Anspruch. Und über die FAU ist eben, hat sich dieser lose Zusammenschluss irgendwie ergeben, dass da viele Menschen zusammengefunden haben, die sich gern damit auseinandersetzen. Und gerade sind wir so ein bisschen in einer Findungs- und Festigungsphase. Es ist noch nicht so ganz entschieden, wie offen diese Gruppe sein kann. Und im Rahmen der FAU ist, oder mit Mitgliedern der FAU, ist eben diese Kollaps-Austauschgruppe entstanden, von der wir erzählt haben, wo wir uns viel treffen, eben emotional arbeiten, versuchen uns zu vernetzen und versuchen irgendwie Strategien für Umgänge zu finden. Gerade ist diese Gruppe noch sehr in einer Findungs- und Festigungsphase und deswegen mal mehr, mal weniger offen für neue Leute, da einfach dazuzukommen. Wenn ihr euch grundsätzlich dafür interessiert, dann meldet euch einfach bei der FAU. Wir verlinken die E-Mail-Adresse in den Shownotes. Neben dem Interview haben wir außerdem ein World Café der eben erwähnten Gruppe besucht und fleißig für euch zugehört und mitgeschrieben. Lasst uns doch da mal ausschnittsweise reinhören. Wir haben uns hier mit dem Thema Kommunikation beschäftigt. Wie kann man über Kollaps gut kommunizieren mit Menschen, die einem näher oder auch nicht so nah sind? Ganz allgemein Räume zu kreieren, wo diese Kommunikation überhaupt stattfinden kann, also klar zu definieren. Und dann geht es natürlich nicht nur um das Emotionale, sondern eben auch darum, Informationen mitzugeben, Menschen, die noch nicht so viel darüber wissen, überhaupt erstmal damit in Kontakt zu bringen. So radikal, wie es eben nun mal ist, die Realität, so ehrlich und realistisch damit umzugehen, aber eben auch das zu schaffen, Menschen in ihren Reaktionen aufzufangen oder irgendwie was anzubieten. Entweder eine Vision, wohin geht's denn eigentlich? Wie kannst du aktiv sein? Wie kann das in deinem Leben konkret aussehen? Ganz konkret ging es auch um, was heißt eigentlich Kollaps? Also was ist die Definition davon? Wie siehst du das? Wie sehe ich das? Wie wird sich das in unserem Leben zeigen? Auch Austausch über schon bestandene Kämpfe oder vergangene Kämpfe und Strategien, Umgänge mit Krise und Kollaps zusammentragen. Und ein paar Dinge haben wir auch gesammelt, die nicht so gut funktionieren, eben wenn der Frust schon groß ist, weil dann ist man eher vorwurfsvoll und aggressiv und kann nicht so gut in das Thema einsteigen. Was auch berichtet wurde, ist, dass Widerstände und Verdrängung irgendwie einem begegnen können, also nicht ernst genommen zu werden und zu sagen, ach, du dramatisierst das viel zu sehr oder du bist viel zu extrem. Also auch das sind Realitäten, das ist noch so ein bisschen als Frage formuliert. Wie kann ein Mensch damit gut umgehen? Wir haben über Emotionen und Raum für emotionale Arbeit im Kollaps geredet. Und da haben wir gesammelt, welche Ressourcen haben wir schon, welche Ressourcen brauchen wir und wie können wir einen kollektiven Umgang mit Emotionen und emotionalen Krisen irgendwie schaffen. Ressourcen, die wir brauchen, das ist einerseits ganz viel Widersprüchlichkeit auszuhalten. Wir brauchen Realismus und wir brauchen expliziten Raum für Verzweiflung und aber auch gleichzeitig für Hedonismus. Wir brauchen sichere Freundinnenschaften und müssen die auch irgendwie kollapsfest machen. Wir brauchen Menschen, die sich vorstellen können, emotionale Räume aufzumachen und die zu halten. Wir brauchen Emo-Arbeitsgruppen und Nervensystemregulationen. Und wie schaffen wir einen kollektiven Umgang? Da war sehr zentral, gemeinsame Rituale zu haben für Trauer, aber auch für Dankbarkeit und Visionen. Dass wir uns ermutigen, diese Rituale auch zu haben und durchzuführen und es nicht als ESO oder als kitschig so abzutun, dass wir Leute, die sowas können und machen, wertschätzen. Zuverlässige Gruppen als Anlaufstelle zu haben, dass Emotionen und schwierige Emotionen auch Priorität und Platz in größeren politischen Kontexten bekommen, dass wir Selbsthilfegruppen haben und dass wir Notfallstrukturen aufbauen, um bei spontanen Extremereignissen wie irgendwelchen schlimmen Wahlen, Terrorangriffen, Kriegen oder Naturkatastrophen, die irgendwie kollektiv spontan auffangen können. Genau, unsere Gruppe hat sich mit dem Thema beschäftigt. Was sind wir? Auf welche Szenarien bereiten wir uns eigentlich vor? Und quasi auch, welche Rolle haben wir innerhalb der Szenarien? Wie sensibilisieren wir Leute für das Kollaps-Thema und motivieren sie vielleicht? Dann komme ich jetzt zu unserem Traum, also die Vorstellung von, was könnte in einem Jahr in dieser Gruppe entstehen, dass wir viel geteiltes Wissen haben und Fähigkeiten, dass wir so eine Übersicht geben für andere Organisationen, eine Übersicht von, wer kann was, dass wir Anlaufstellen für Reparatur, Kompetenz, Hilfe, Fähigkeiten und so weiter kennen. Das Themengebiet Gemeinsamkeit, also dass es ein Gefühl von Selbstermächtigung gibt, also dass man weniger allein ist, dass man ins Gespräch mit den Nachbarn kommt, dass man sich mehr aufeinander verlässt und weniger auf den Staat. Und auch, dass es vielleicht eine gemeinsame Strategie mehrerer Gruppen außerhalb von dieser einen Gruppe gibt. Say goodbye at the beginning of the night, when the rest of this little town will turn off their bedroom lights. We say goodbye before we hit the road, because the paths we take are not the ones that everybody knows. We say goodbye with this fear in our hearts about the people who will do their best to tear our worlds apart. We say goodbye not knowing the next time we will meet, and if there's a chance that we will be alive, 'cause we don't know how far they will go with us this time. So let's tell each other that we love them whenever we can. Let's keep each other as safe as we possibly can. Be careful, keep quiet, most important of all, don't push the ones you love far enough for them to fall. 'Cause when we fall, we can't stick together. We have to stick together.